leuchtet in seiner stolzen Pracht. Es blühen rings die Blumen in seinem warmen Strahl. Und Frühlingswonne atmet im schönen Dreiertal. Das Wärmen, Jubilieren erfüllt der grünen Tag. Nun freut euch ihr alle, nun fängt die Hochzeit an. Die Wellen meinen schaukeln sich auf der kühlen Flut. Es schimmert eine Perle, die in der Tiefe ruht. Aus Dreierfluten hebet ein leiser Süßesang. Übermütig sprudel und bald leise spüren Klang. Mit der Priya schmücket sich mit